Deutschlandfunk. Corso. Wie sieht in den Augen der ARD innovatives Fernsehen aus? Ganz simpel offensichtlich. Man nehme einen Kultautor, eine Kabarettistin und eine Fernsehdiva. Am besten kennen sich alle schon länger, haben schon mal zusammengearbeitet und für Quote gesorgt. Genauso ist es bei Autor Franz Xaver Bogner, bekannt für Serien wie München 7 oder Der Kaiser von Schexing, die vor allem im bayerischen Fernsehen populär waren, und Kabarettistin Monika Gruber sowie Schauspielerin Christine Neubauer. Das Trio hat sich erneut zusammengetan. Herausgekommen ist eine ARD-Serie. Monis Grill heißt das Werk. Eine Mischung aus Fiktion und Talk mit Promis wie Hella von Sinnen, Wiegald Boning, Elmar und Fritz Wepper. Achim Ahn, der hat sich für uns Monis Grill schon mal angesehen. Zugegeben, da sind zwei Powerfrauen am Start. Zum einen die Kabarettistin Monika Gruber, nicht zuletzt auch bekannt durch die Anstalt. Ich habe mal mit einem ein Blind Date gehabt mit einem Politiker. Zum anderen der ewige TV-Star Christine Neubauer. Ich bin zwar nicht mehr jung, aber so alt bin ich auch nicht. Zwei Schwestern, die in München einen Grill betreiben. Monis Grill. Nicht zu verwechseln mit dem, was man landläufig unter Pommesbude versteht. Denn Monis Grill befindet sich am Viktualienmarkt. Beste Lage, edles Interieur, Grillgut der feineren Sorte. Und hierhin treibt es offenbar die Promis scharenweise. Zumindest 7 bisher gedrehte Folgen lang. Erster Gast, die mehr als offenherzige Hella von Sinnen. Und die Zuschauer werden gleich hineingeworfen ins Geschehen. Denn jede Folge beginnt damit, dass eine dieser VIPs mit der U-Bahn-Rolltreppe in der Münchner City anrollen und sogleich zielstrebig in Monis Grill eintauchen. Und wo sie sofort aufs Herzlichste von Wirtin Monika Gruber in Empfang genommen werden. Du sagst immer von dieser dicke Frau von Sinnen, du wirst immer schmäler. Ich hab wieder Sex. Das in etwa ist der Einstieg und das Setting des neuen TV-Formats, das den Sendeplatz von Ex-Talker Beckmann in der ARD beerbt hat. Wer kam auf so eine Idee? Franz Xaver Bogner, Kultautor seit der legendären 68er-Serie Irgendwie und Sowieso. Er wollte eine Spielhandlung mit einem Promi-Talk verschrauben, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der man jemand relativ privat kriegt. Guckst du gerne Pornos? Noch nie einen gesehen. Bist verrückt. Das Konzept? 20 Minuten Story, 10 Minuten Talk. Ein Mix aus Improvisation und Schauspiel, inszeniert als Parallelhandlung mit dumpfkomisch aufgesetzter Musik. Das heißt, während Monika Gruber mit den Promis am Separé-Tisch sitzt, tobt die jeweilige Spielhandlung und greift zum Beispiel in Gestalt einer Kellnerin ins Talkgeschehen ein. Moni, kannst du mal schnell in die Küche kommen? Wieso? Ich glaube, da gibt's klar Schlägerei. Das klingt alles vielleicht ganz vielversprechend und bietet, was den Talk angeht, manchmal auch ganz unvermittelt private Einblicke. Etwa von Wiegald Boning in der 5. Folge. Ich war im vorherigen Leben ein Shetland-Pot. Mach mal, stick mal's ein bisschen. Und tatsächlich wirken die mit 3 Kameras aufgenommenen und unchronologisch in die Stories geschnittenen Interviews im besten Fall wie ein lockeres Gespräch unter Freunden. Ich bin auch die einzige Lesbe, die permanent Bierflaschen zum Ejakulieren bringt. Ich trinke und dann... Doch die drumherum erzählten Geschichten sind für mich größtenteils so aufgesetzt und in Altherrenmanier erzählt, dass man sich fast nur fremdschämen kann. Nicht nur wegen der häufigen sexualisierten Anspielungen, inklusive Internet-Sex-Chat besessener Oma. Und was schreiben wir uns da also so? Ja, meine Sauerei, perverse halt, was sonst? Erster Höhepunkt in der 2. Folge, die erotisch gemeinte Einlullung des Vermieters, der die Miete anheben will, durch die tiefen Einblicke in Frau Neubauers Dekolleté und eine inszenierte Erotik aller, da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar, für diejenigen, die sich noch an Klimbim erinnern. Unterhaltend ist das alles nicht wirklich. Humor, eher Fehlanzeige, wenn man mal von der bayerisch sprechenden schwarzen Küchenkraft absieht. Das ist kein Krampf, du alte Krampfhänner. Alles in allem bietet Monis Grill immerhin erstaunlich offene Interview-Takes und eher banale Geschichten mit viel Pseudodramatik und vermeintlicher Frauenpower. Oder einfach nur 30 Minuten Zeitverschwendung. Schon irgendwie fad. Trotz des Kultautors. Wer nicht abgestreckt ist, es trotzdem gucken will. Folge 1 von Monis Grill gibt's ab morgen jeweils donnerstags, also um 22.30 Uhr in der ARD oder freitags um 19.30 Uhr im BR-Fernsehen. Und wer sich die volle Dosis geben will, alle 7 Folgen, die sind bereits jetzt in der Mediathek zu sehen.